Hier ist der Deutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Ein winzig kleines Dorf in Mecklenburg erlebt heute einen großen Tag. Aus Alt-Rehse im Kreise Waren bei Neubrandenburg übertragen wir Ihnen die feierliche Eröffnung der Führerschule der Deutschen Ärzteschaft. In einem Jahr mühevoller Arbeit wurde hier für den deutschen Ärztenachwuchs etwas geschaffen, das in seinen Auswirkungen für die deutsche Volksgesundheit von tiefgreifender Bedeutung sein wird.